Sitzt du denn mehr? Am Abend lieg ich in deinem Bett. Ich denk, der Abend war ganz nett. Am Morgen wach ich auf und mir kommt in den Sinn, wie ich dich gefragt hab, was sollen wir noch gehen? Betreten hast du gelacht, unsere Seite geschaut. Das Leben ist ja doch nicht so schlimm. Später wird es dunkel und du sagst dir, dass du frierst und dass du allmählich Hunger verspürst. Vielleicht lädt sie die Stärke sich nach Hause ein. Du denkst, es wird wohl nicht nur das eine sein. Das Leben ist ja